Ein Seminar über die Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il fand jüngst in der russischen Stadt St. Petersburg statt. An der Stirnseite des Veranstaltungsortes waren die Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Am Seminar nahmen teil die Persönlichkeiten der Juche-Ideologie-Studentgesellschaften, darunter der Generalsekretär des Internationalen Vereins der Juche-Ideologie und Songun-Politik-Studentgesellschaften in Osteuropa und Zentralasien und Vorsitzende der russischen Songun-Politik-Studentgesellschaft der Jugend, die Massen und die Delegation des Vereins der Gesellschaftswissenschaftler Koreas, die zu Besuch in Russland weilt. Der Referent und die Redner schätzten auf dem Seminar Kim Il-sung und Kim Jong-il hoch, die ihr ganzes Leben dem Volk gewidmet und den Weg zur Verwirklichung der Souveränität der Volksmassen erhellt hatten. Auf dem Seminar wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.